Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Donghilus zufolge hielten die südkoreanischen Frauenorganisationen wie die Frauendirektion des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und die nationale Frauensolidarität am 8. März in der Umgebung vom Gwanghwamun-Platz in Seoul die Friedenskundgebung der Frauen der Welt gegen Saat und Krieg ab.